Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Wenn Sie jetzt denken, ich zitiere Ihnen aus den Märchen aus Tausend und einer Nacht, dann muss ich Sie enttäuschen. Denn was in unserer heutigen Welt, in unserer heutigen bundesdeutschen Welt so märchenhaft klingen mag, das steht, liebe Freunde, in unserem Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Das klingt gut. Freiheitlich, demokratisch, rechtsstaatlich. Und schließlich sind wir ja auch ein Rechtsstaat oder zumindest ein Rechtswegestaat. Und es heißt im Grundgesetz weiter, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Das ist da also in Gänze der 5. Artikel unseres Grundgesetzes, der das Grundrecht auf Meinungsfreiheit gewährleisten soll. Ein Artikel, viel gerühmt und zu Recht viel gescholten, der im Zentrum meiner folgenden Ausführungen stehen soll. Sie sehen mir dabei nach, dass ich das mir vorgegebene Thema meines Vortrages juristische Fallstricke strangulieren die Meinungsfreiheit etwas modifiziere. Denn das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist in so vielfacher Hinsicht bedroht und gefährdet, dass die juristischen Fallstricke, meine Damen und Herren, nur einen Teil dieses massiven Gefährdungspotenzials bilden. Die weitaus größere Gefahr für unser Grundgesetz und für unsere Grundrechte geht tagtäglich von ganz anderer Stelle aus, nämlich von denjenigen, die als Politiker, Journalisten oder sonstige gesellschaftliche Exponenten ein Klima der Angst in diesem Lande schüren. Angst davor, durch ein Nicht-Mitschwimmen im Meinungsstrom, im engen Kanal des politisch Korrekten, schnell in ganz gefährliche Ecken gestellt zu werden. Sie wissen, wer etwa von Deutsch, von Heimat oder sogar von Vaterland redet, lässt sich noch nicht juristisch in die Knie zwingen. Doch er wird jenseits von Recht und Gesetz geradezu gesteinigt mit Etiketten wie Rechtsextremist oder Neonazi und so weiter. Er wird in eine Rolle gepresst, in ein Kostüm, das wie ein rotes Tuch den Stier die breite, unwissende Masse in Wallung versetzen soll. Das geht am besten mit einer einfachen Polarisierung. Das sind die Guten und das sind die Schlechten. Nun müssen dann nur noch genügend Schlüsselworte gefunden und festgelegt werden, um die einen, die Guten, von den anderen, den Schlechten, unterscheiden zu können. Und diese Zuordnungsfunktion übernehmen, wir wissen und erfahren es, jeden Tag die Medien. Sie erinnern sich, und jetzt komme ich doch auf ein Märchen, an Aschenputtel. Da lässt das Aschenputtel die Tauben, die Körner auseinanderlesen, die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen. Und genau diese Sortierung übernehmen die Medien mit den Meinungen. Die Guten kommen in die Zeitung oder ins Fernsehen, die Schlechten bleiben draußen oder werden derart mit Häme und Hetze überzogen, dass am Ende jeder Zeitungsleser und Fernsehzuschauer dann wirklich davon überzeugt ist, das sind die Schlechten. Die Fallstricke der Meinungsfreiheit sind also keineswegs immer nur juristischer, sondern auch und vor allem massenpsychologischer Natur. Denn wenn Sie etwa an Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion denken, an diese gewaltigen Chöre, wo die Sänger allesamt "Kreuziget ihn" rufen, dann entsteht schon ein beklemmendes Gefühl, auch bei demjenigen, der ja ebenso massenwirksam aus Politik und Medien als Nazi tituliert wird. Der gesellschaftliche Zeigefinger, er erhebt sich, holt aus und weist voller Vernichtung auf denjenigen, der doch nichts anderes getan hat, als von seinem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch zu machen. Der sagt, was er denkt und daran glaubt, dass er in diesem Staat Grundrechte hat. Und hinter diesem erhobenen Zeigefinger blicken dann drohend die Gesichter des Zentralrats der Juden in Deutschland, eingerahmt von wechselnden Bundeskanzlern, Kanzlerinnen und Bundespräsidenten, von Bischöfen, Fernsehmoderatoren und etablierten Politikern, die in ihren Parteien noch Karriere machen wollen. Das, meine Damen und Herren, ist das wahre, das janusköpfige Gesicht der Meinungsfreiheit. Wir haben es also mit einem Grundrecht zu tun, das sehr wohl auf dem Papier steht und trotz aller juristischen Einschnitte, auf die ich nachher noch zu sprechen komme, zumindest im Kern jedoch Bestand hat. Doch wer dem juristischen Fallstrick der Meinungsfreiheit entgeht, auf den wartet der politisch-gesellschaftliche, der psychologische und der existenzielle Fallstrick. Und diesen Fallstrick, liebe Freunde, legen diejenigen, die als Verantwortungsträger in diesem Staat doch dafür Sorge tragen müssten, dass gerade das Grundrecht auf Meinungsfreiheit nicht bloß Papiertiger ist, sondern den Begriff eines verfassungsgleichen Rechtes auch wirklich verdient. Wenn ich insofern von verfassungsgleich spreche, dann bitte ich zu bedenken, dass ja die Bundesrepublik Deutschland bis zum heutigen Tage überhaupt keine Verfassung hat, sondern an ihrer Stelle ein Grundgesetz. Nun gehöre ich allerdings nicht zu denjenigen, die lauthals fordern, es müsse dringend das Grundgesetz abgeschafft und eine wahrhaftige Verfassung beschlossen werden. Nichts, meine Damen und Herren, wäre in unserer heutigen politischen Situation, in unserer heutigen politischen Kultur fataler und folgenschwerer als eine solche Forderung zu erheben. Denn was käme denn dabei raus, wenn das heutige Polit-Establishment, das heutige Politpersonal plötzlich eine neue Verfassung stricken würde? Wo wären denn all diejenigen Rechte, die das heutige Grundgesetz trotz aller Fallstricke noch immer proklamiert? Wenn Sie etwa an die Diskussion um die EU-Verfassung denken, dieses 800 Seiten umfassende Machwerk der Industrielobbyisten, der Militärs und der Finanzmächtigen, dann haben Sie doch deutlich vor Augen, liebe Freunde, welche Art Verfassung denjenigen vorschwebt, die in diesem Lande und in dieser Welt das Sagen haben. Eine Verfassung weitgehender Entrechtung der Bürger und Völker, ein Diktat des Kapitals und der Globalisierung, ein Freibrief für Kriege und die Zerstörung von Familien, gewachsenen Kulturen und unserer Umwelt. Ein Grundrecht auf Meinungsfreiheit wird es dann nicht einmal mehr auf dem Papier geben, sondern eine Verfassung, die in schrecklicher Weise das umsetzt, was Heinrich Heine vielleicht noch sehr amüsant in seinem Gedicht Weltlauf beschreibt. Ich zitiere: Hat man viel, Sie werden diese Verse kennen, so wird man bald noch viel mehr dazu bekommen. Wer nur wenig hat, dem wird auch das Wenige genommen. Wenn du aber gar nichts hast, ach, so lasse dich begraben, denn ein Recht zum Leben, Lump, haben nur, die etwas haben. So heißt es mit einem Schuss Galgenhumor natürlich in Heines Atta Troll. Und ich denke, wir alle haben doch eine Vorstellung davon, was es bedeutet, etablierte Politiker dieser Tage eine Verfassung stricken und beschließen zu lassen. Nein, liebe Freunde, ich gehöre zu denjenigen, die sich für unser Grundgesetz stark machen, die es bewahren und die es durchsetzen wollen, gerade auch gegenüber den Angriffen der etablierten Tages- und Systempolitik. Ohne unser Grund würden wir alle, die wir hier sitzen, Gefahr laufen, willkürlich verhaftet zu werden, schutzlos zu sein oder, und ich denke nicht, dass ich da übertreibe, sogar in Konzentrationslagern zu sitzen. Unser Grundgesetz bewahrt uns davor und es ist an uns, jetzt auch unser Grundgesetz zu bewahren. Denn nicht wir sind es doch, die in Wahrheit Feinde der Demokratie und des Rechtsstaates sind, sondern diejenigen, die dieses Grundgesetz seit nunmehr 58 Jahren immer weiter aushöhlen und vermutlich nicht eher ruhen werden, bis sie seinen wichtigsten Teil, nämlich die Grundrechte der Deutschen, einschließlich des Grundrechts auf Meinungsfreiheit, gänzlich aufgelöst haben. Und da ist es doch ein schlechter Witz, liebe Freunde, wenn Politiker von Schäuble bis Beckstein, von Claudia Roth bis Franz Müntefering etwa daherkommen, mit dem Finger auf volkstreue Deutsche sagen und dann ausrufen, das sind die Feinde der Verfassung, die gehören verboten. Nein, meine Damen und Herren, Feinde der Verfassung, wenn man diesen Begriff überhaupt verwenden will, das sind diejenigen, die seit Jahrzehnten unsere Grundrechte beschneiden und mit der EU die völlige Abschaffung unseres Grundgesetzes planen. die gegen den Willen des Volkes regieren und das Volk quasi als Insolvenzmasse ihres verantwortungslosen Tuns missbrauchen. Wir hingegen, wir respektieren und wir wollen das Grundgesetz. Wir bekennen uns zu Freiheit und Demokratie, zu Meinungsfreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit und wir sind nicht bereit, uns all dies von antideutschen Systempolitikern wegnehmen zu lassen. Was beinhaltet nun Artikel 5 Absatz 1 als das sogenannte Grundrecht auf Meinungsfreiheit? Ich möchte Ihnen jetzt hier keine fachtheoretische Erörterung, keine Vorlesung des Verfassungsrechts geben, aber Sie gestatten mir bitte eine wirklich kurz gefasste Darstellung des Schutzbereiches dieses Grundrechts oder besser gesagt dieser Grundrechte. Denn es sind im Ganzen 5 Einzelrechte, die in ihrer Gesamtheit das Recht auf Meinungsfreiheit bilden. Dazu zählen, ich sagte es bereits, die Meinungsäußerungsfreiheit, also das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Dazu zählt die Informationsfreiheit, also das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Dazu zählt die Freiheit der Presse, die Freiheit der Rundfunkberichterstattung und die Freiheit der Filmberichterstattung. Und was ist nun eigentlich dieser vielgebrauchte Begriff, was ist eine Meinung in juristischer Hinsicht? Denn davon hängt ja ab, was wir darunter zu verstehen haben, wenn wir mit diesem Begriff operieren. Und das Bundesverfassungsgericht hat in einer Grundsatzentscheidung definiert, was denn für den Begriff der Meinung entscheidend ist. Nämlich das Element der Stellungnahme, wie es dort heißt, des Dafürhaltens, des Meinens im Rahmen einer geistigen Auseinandersetzung. Auf den Wert, die Richtigkeit, auch nur die Vernünftigkeit einer Äußerung kommt es nach dem Bundesverfassungsgericht nicht an. Von der Meinungsfreiheit erfasst sind damit auf jeden Fall die sogenannten Werturteile, also Äußerungen, die nicht selbst Tatsachen wiedergeben, sondern die aus den Tatsachen wertende Schlussfolgerungen ziehen. Wenn ich etwa hier sage, hier sitzen 300 Personen im Raum, dann ist das eine Tatsache. Wenn ich nun sage, das sind aber viele, dann ist es eine Wertung, die auf dieser Tatsache beruht. Und die Meinungsfreiheit schützt eben besonders solche Wertungen. Denn die reine Verbreitung von Tatsachen ist ja keine Meinungsäußerung, sondern eine Vermittlung von Fakten. Ob nun auch solche Tatsachenbehauptungen selbst unter den Meinungsbegriff fallen, ist in der deutschen Rechtsgeschichte immer umstritten gewesen. Und ich will Ihnen hier auch keine Erörterung der Für- und Widertheorien geben, das möchte ich Ihnen ersparen. Das Bundesverfassungsgericht jedenfalls hat entschieden, dass reine Tatsachenmitteilungen, die weder mit Werturteilen verbunden sind, noch für die Bildung von Meinungen überhaupt relevant sind, nicht mehr vom Grundrecht der Meinungsfreiheit erfasst werden. Das ist besonders bedeutsam natürlich für Historiker, von denen wir viele unter uns haben, die ja bekanntlich nicht Meinungen, sondern Tatsachen verbreiten. So viel in aller Kürze zur rein theoretischen Konstruktion des Meinungsbegriffes und des Schutzbereiches der Meinungsfreiheit. Nun gibt es im Verfassungsrecht auch sogenannte Schranken. Das sind Beeinträchtigungen von Seiten des Staates, die dem Einzelnen ein Verhalten, das an sich vom Schutzbereich eines Grundrechts umfasst ist, verwehren. Und so steht dann auch in Artikel 5 Absatz 2 des Grundgesetzes, die Meinungsfreiheit findet ihre Schranken, ich zitierte das vorhin bereits, in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, in den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Dies ist ein sogenannter Gesetzesvorbehalt, denn durch Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung kann und darf das Grundrecht der Meinungsfreiheit massiv beschränkt werden. Demgegenüber nennt man es dann Ausgestaltung oder Konkretisierung eines Grundrechts, wenn sein Schutzbereich lediglich durch Modalitäten, also Formen und Verfahren, handhabbar gemacht wird, ohne jedoch seinen sachlichen Gehalt selbst zu beeinträchtigen. Auch dazu ein kurzes Beispiel und dann ist es auch genug der theoretischen Erörterungen. Wenn etwa Paragraph 130 des Strafgesetzbuches, Sie alle werden ihn kennen, die sogenannte Volksverhetzung unter Strafe stellt, dann ist das eine eindeutige Beschneidung der Meinungsfreiheit und damit eine Schranke. Wohlbemerkt eine juristische, eine zulässige Schranke. Wenn der Staat nun für die öffentliche Kundgabe von Meinungen bestimmte Räumlichkeiten etwa zur Verfügung stellen würde, dann wäre dies keine Schranke, sondern eben eine Ausgestaltung, eine Konkretisierung des Grundrechts. Keine Schranke, sondern eine Regelung des Prozedere, nicht des Ob, sondern des Wie praktisch der Meinungsfreiheit. Da diese Abgrenzung allerdings zwischen Schranke und Konkretisierung eher eine sehr akademische Spielerei ist, ohne praktische Bedeutung für unser Thema, sehen Sie es mir nach, wenn ich das hier nicht weiter vertiefen möchte. Aber es gehört wenigstens genannt in einem Vortrag, der sich mit Meinungsfreiheit beschäftigt. Was mir in unserem heutigen Rahmen allerdings weitaus wichtiger erscheint, ist die Frage, wohin kann es denn führen, wenn wir vom Grundrecht auf Meinungsfreiheit Gebrauch machen? Vor allem, wenn wir dies in einer Weise tun, die gerade gegen keine Schranke verstößt, also dem Schutzbereich des Grundgesetzes in vollem Umfang und ohne Einschränkung entspricht. Denn was ist denn ein Grundrecht wert, wenn es zwar für sich genommen tatsächlich besteht und auch ausgeübt werden kann, wenn aber seine Wahrnehmung doch dazu führt, dass der Berechtigte massive Nachteile ganz anderer Art erleiden muss? Und ich komme dann zu einem Punkt, oder damit vielmehr zu einem Punkt, den ich für ein absolut zentrales Problem unserer Rechtsgegenwart halte. Denn natürlich kann man sich auf Meinungsfreiheit berufen und sich etwa zur nationalen Bewegung in Deutschland bekennen und sagen, mir passt diese antideutsche Systempolitik nicht und ich will nicht, dass Deutschland in einem multikriminellen Völkergemisch untergeht und deswegen bin ich bei der NPD, bei der DVU oder bei der GFP hier. Das kann man alles sagen, ohne sich strafbar zu machen. Davor, liebe Freunde, schützt natürlich das Grundgesetz. Was aber dann passiert, die sogenannte Verfassungswirklichkeit, ist eine weitgehende Entrechtung in ganz anderen Bereichen des täglichen Lebens. Und diese Entrechtung kann die Bedeutung des Grundgesetzes nachhaltig erschüttern. Ich selber habe vor 2 Jahren erfahren, was es bedeutet, sich zur nationalen Opposition zu bekennen, seine Meinung zu äußern und ein Grundrecht in Anspruch zu nehmen. Denn als meine damaligen Arbeitgeber erfahren haben, dass ich für die DVU tätig bin und daraus auch kein Geheimnis mache, übrigens ja ganz im Einklang mit dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit, da stand ich plötzlich vor der verschlossenen Kanzleitür von außen. Und niemand hat mich natürlich daran gehindert, meine Meinung frei zu sagen. Und niemand hat mich auch dafür bestraft. Doch, liebe Freunde, die Konsequenzen, die von diesem Recht auf Meinungsfreiheit ausgehen, wenn man von diesem Recht Gebrauch machen will, die sind mitunter existenziell. Und das ist das eigentliche Gegenwartsproblem, was wir haben und was ich in den Mittelpunkt meiner Ausführungen stellen möchte. Wir haben genug Grundrechte, wir haben genug Rechtsansprüche, aber ihre Umsetzung wird nur zu oft boykottiert. Ich bin seitdem als selbstständiger Rechtsanwalt, Autor und Publizist tätig und ich vertrete natürlich vor allem diejenigen, die in ähnlicher Weise als nationale Patrioten ausgegrenzt und geächtet werden. Was ich dabei im Umgang mit der Meinungsfreiheit tagtäglich erlebe, ist mitunter so haarsträubend, dass ich Ihnen einige Erfahrungen aus meiner Praxis im Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit gerne schildern möchte. Da gibt es den Fall einer Lehrerin aus Hessen. Diese Frau hat jahrelang in verschiedenen Fächern vorbildlich unterrichtet und ist für ihre gute Arbeit immer wieder gelobt und anerkannt worden. Ihre Schüler mochten sie und sie selbst hat in ihrem Beruf Freude und Erfüllung gefunden. Da wird eines Tages dann bekannt, dass diese Lehrerin Mitglied einer Wahlliste ist, die zur Kreistagswahl antritt. Eine Liste, die sich für die Belange der Deutschen im Wahlkreis einsetzen möchte und dies im Wahlkampf auch unmissverständlich ausdrückt. Der Wahlkampf wird sachlich geführt. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit schützt natürlich die Kandidatin und ihre Helfer. Doch der Fallstrick, um die Diktion meines Vortragsthemas nochmal aufzugreifen, liegt an ganz anderer Stelle, nämlich im Schulamt des Landkreises. Der Leiter dieses Schulamtes berät sich dann mit dem Innenministerium. Das Innenministerium zieht sogenannte Erkenntnisse des Verfassungsschutzes heran und es wird endlich dann die Entscheidung getroffen, der Lehrerin zu kündigen, fristlos. Und in der Begründung steht nun nicht etwa drin, die Lehrerin habe in unzulässiger Weise gegen die Meinungsfreiheit verstoßen, denn das hat sie ja nicht. Sondern es heißt, sie könne nicht die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Mit anderen Worten, sie sei verfassungsfeindlich. Mit diesem Zauberwort der Verfassungsfeindlichkeit begann dann ein geradezu widerwärtiger Prozess vor dem zuständigen Arbeitsgericht. Zu entscheiden hatte diesen Rechtsstreit eine junge Richterin, die erst wenige Jahre Berufserfahrung und was hier wohl noch viel wichtiger ist, ihre ganze Karriere noch vor sich hatte. Und es wurde dann sehr schnell klar, dass diese junge Richterin sich nicht auf die Seite einer vermeintlichen Rechtsextremistin schlagen wird. Und dies, meine Damen und Herren, ist dann ein weiteres Problem bei der Durchsetzung von Recht und Gesetz, dass nämlich diejenigen, die als Richter zur Entscheidung berufen sind, oft genug selbst gar keine ausreichende Unabhängigkeit besitzen, um wirklich frei und unvoreingenommen wie Justitia entscheiden zu können. Damit tritt ein weiterer Fallstrick zutage, nämlich die Befindlichkeiten der Justiz. Was in solchen Situationen dann das Sinnvollste ist, ist, dass man seinem Mandanten rät, einen Vergleich abzuschließen. Und so wurde dann auch vereinbart, dass die fristlose Kündigung des Landes Hessen, die hier erfolgt ist, zurückgenommen wurde und die Lehrerin wenigstens bis zum Ablauf des ohnehin nur auf ein Jahr befristeten Arbeitsvertrages im Amt bleiben darf. Das Land Hessen hat sich verpflichtet, diese Lehrerin dann weiterhin zu alimentieren. Es bestand aber darauf, und das ist das Perfide, ihr jede Unterrichtstätigkeit zu verbieten, um die Schülerinnen und Schüler nicht weiter zu gefährden. Der Vergleich kam zustande. Die Lehrerin ist nach Ablauf ihres befristeten Arbeitsvertrages inzwischen arbeitslos. Und das Land Hessen hat angeordnet, dass diese Frau nie wieder in den hessischen Schuldienst einzustellen ist. Das, meine Damen und Herren, ist Meinungsfreiheit im bundesrepublikanischen Gegenwartsdeutschland. Meinungsfreiheit in einem Land, dessen politisch Verantwortliche doch sehr wohl wissen, dass die Grundrechte, die sie ihrem Volk zugestehen, oft genug praktisch völlig bedeutungslos sind. Dass sie für sich genommen natürlich eingeklagt und durchgesetzt werden können, aber dass Rechtsdurchsetzung auf der einen Seite, auf der anderen einen völlig unerträglichen Rechtsverlust bedeutet, auch das ist ihnen bekannt. Und damit wird die ganze Debatte um Grund- und Verfassungsrechte wirklich scheinheilig. Denn tatsächliche Grundrechte zu besitzen, erfordert auch, sich nicht zum Märtyrer machen zu müssen, wenn man diese Grundrechte auch ausübt. In einem Vortrag über Fallstricke ist es natürlich für mich als Rechtsanwalt auch von besonderer Wichtigkeit darzustellen, dass und wie man aus diesen Fallstricken auch wieder herausfinden kann. Und meine heutige Botschaft, liebe Freunde, soll ja nicht sein, halten Sie den Mund, sondern lassen Sie sich Ihre Meinung nicht verbieten und gehen Sie mit Ihrer Meinung in die Öffentlichkeit. Ich möchte Ihnen hierzu Mut machen durch die Schilderung eines Falles, in dem ich einer Mandantin aus ihren Fallstricken heraushelfen konnte. Es geht um den Fall einer jungen Frau, deren Ausbildungsvertrag zur Sozialassistentin gekündigt wurde, weil es dem Träger dieser Ausbildung, einer kirchlichen Einrichtung übrigens, missfiel, dass diese Frau Kritik am herrschenden politischen System übte und sich stattdessen zu deutschen Grundwerten und zu nationaler Politik bekannte. Ich möchte diese junge Frau im Folgenden Frau X nennen, da ich natürlich über die persönlichen Einzelheiten des Falles keine Auskunft weitergeben kann. Frau X hatte also mit einer kirchlichen Einrichtung einen Ausbildungs- und Schulvertrag geschlossen, um sich zur Sozialassistentin ausbilden zu lassen. Und bereits nach einem Dreivierteljahr bekam diese Frau X die Kündigung und darin heißt es, ich zitiere, wie jetzt bekannt wurde, ist Frau X bei der NPD politisch aktiv. Frau X identifiziert sich mit Grundpositionen und Zielen der NPD. Sie tritt nicht nur öffentlich für sie ein, sondern sie macht deutlich, auch in Zukunft in diesem Sinne weiter arbeiten zu wollen. Frau X vertrat die Auffassung, durch Erziehung Werte in die Familie zu tragen, das sei eine politische Grundaufgabe. Das hat man ihr zum Vorwurf gemacht. Die Vermittlung von Werten Kindern gegenüber ist für Frau X also ein wichtiges Ziel, so heißt es weiter. Selbst wenn sie vorgibt, sich bei der Arbeit mit Kindern politisch zurückzuhalten, ist davon auszugehen, dass im konkreten Umgang mit Kindern Werte in ihrem Sinne vermittelt werden. Gerade weil sich Kinder einer Beeinflussung nicht entziehen können, so heißt es weiter, und sich mit Wertüberzeugungen nicht kritisch auseinandersetzen können, ist für die Ausbildungseinrichtung die Ausbildung zur Sozialassistentin bzw. zur Erzieherin mit einer Orientierung an Auffassungen der NPD nicht vereinbar. Und als sei dies alles nicht schon dreist genug, wird der Kündigung noch hinzugesetzt. Ich zitiere nochmal, Frau X ist auf einer Demonstration der NPD mit einem Spruchband zu sehen, gewaltfreie Schule für deutsche Kinder. Gewaltfreie Schule für deutsche Kinder. In diesen Äußerungen, so heißt es dort weiter, kommen Vorurteile sowie fremdenfeindliche Sichtweisen zum Ausdruck. Frau X begründet ihre Arbeit für die NPD mit einer grundlegenden Kritik am System. Was sie darunter versteht, so heißt es weiter, wird in dem Bericht über ihren Vortrag deutlich, wo es heißt, die Familie ist grundgesetzlich geschützt und wird doch in diesen Tagen zerschlagen. Das Familienministerium stellt sich als Familienabwicklungsministerium dar, aus unserer Sicht, also aus Sicht des kirchlichen Ausbildungsträgers, der hier gekündigt hat, kommt in diesen Äußerungen mehr zum Ausdruck als nur die Kritik an konkreten politischen Entscheidungen. Das System ändern zu wollen, stellt die freiheitlich-demokratische Grundordnung, und da haben wir es wieder, das Zauberwort, in Frage. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, Sie müssen sich das mal vorstellen. In einer Zeit der Massenarbeitslosigkeit, des Lehrstellenmangels und immer gravierender werdender Jugendarmut, da wird eine junge Frau, der es endlich gelungen war, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, gekündigt, weil sie ein System kritisiert, das für all diese sozialen Missstände doch die Verantwortung trägt. Und dabei zählte sie zu den besten Auszubildenden ihres Jahrgangs und hat sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen, was ihren Ausbildungserfolg irgendwie hätte gefährden können. Und ganz unverblümt bringt der Ausbildungsträger, diese kirchliche Einrichtung, doch damit zum Ausdruck, dass sich Frau X zwar überhaupt keiner beruflichen Verfehlung oder eines Verstoßes gegen den Ausbildungsvertrag schuldig gemacht hat, sondern nur aufgrund ihres freizeitlichen Einsatzes für eine zugelassene politische Partei, die auf dem Boden des Grundgesetzes agiert, fristlos gekündigt wurde. Die gesellschaftlich doch so oft eingeforderte politische Aktivität der Bürger wird vom Ausbildungsträger also nur dann toleriert, wenn sie in eine ganz bestimmte politische Richtung geht. Und es ist besonders beschämend, liebe Freunde, dass ausgerechnet eine Einrichtung der christlichen Kirche mit ihrer Vergangenheit hier erneuten Anlauf zur Menschenjagd genommen hat. Diese Frau X, die kam nun zu mir und wir haben dann natürlich sofort Klage beim zuständigen Gericht gegen diese perfide Kündigung des Ausbildungsplatzes erhoben. Parallel dazu haben wir auch einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt, damit Frau X ihre Ausbildung jedenfalls so lange erstmal fortsetzen kann, wie der Rechtsstreit über die Kündigung, der dann anhängig war, noch nicht entschieden war. Auch der Ausbildungsträger hat dann natürlich eine Anwaltskanzlei eingeschaltet und diese Rechtsanwälte haben sich dann folgendermaßen positioniert. Ich darf Ihnen auch daraus mal zitieren. Der Beklagte, also der Ausbildungsträger, ist dem christlichen Menschenbild verpflichtet und sein Ziel ist es, die Einzigartigkeit des Menschen, seinen Bildungsprozess und sein persönliches Wachstum zu fördern. Zitat Ende. Und dann heißt es weiter, die Frau X vertrete demgegenüber ein Weltbild, das mit seiner fremden Feindlichkeit dem des Beklagten völlig entgegengesetzt sei. In ihren Äußerungen finde sich die auch schon im Nationalsozialismus, das ist eine weitere Zauberformulierung, um Menschen immer wieder zu diskreditieren, eine im Nationalsozialismus vertretene Auffassung wieder, die Politikerkaste sei insgesamt korrupt, sie belüge und betrüge das Volk und müsse darum verschwinden. Dass Frau X sich außerdem für die Gründung von Mütterschulen einsetze, beweise, dass sie im Sinne ihrer politischen Auffassung Einfluss auf die Kindererziehung im Sinne des Nationalsozialismus nehmen wolle. Und indem Frau X dann schließlich auch noch vor der multikulturellen Gesellschaft warne und gewaltfreie Schulen, wie ich eingangs sagte, für deutsche Kinder fordere, zeige sich eindeutig ihre vom Dritten Reich geprägte Orientierung und trete ihre Fremdenfeindlichkeit offen zutage. Das, liebe Freunde, ist real existierende Meinungsfreiheit in unserem bundesrepublikanischen Gegenwartsdeutschland. Die Gedanken sind frei, die eigene Meinung auch, doch wer eine unpassende Meinung äußert, findet sich ganz schnell in dieser Spirale der Ausgrenzung, der Verhetzung und der existenziellen Bedrohung wieder. Und wenn dann, wie im vorliegenden Fall, sogar die persönliche Existenz dieser Frau auf dem Spiel steht, dann ist der Zeitpunkt gekommen, über die praktische Gewährleistung der Grundrechte in diesem Staat wirklich nochmal neu nachzudenken. Denn noch immer steht ja das Grundgesetz für Werte wie Meinungspluralität, Toleranz und weltanschauliche Bekenntnisfreiheit. Es darf daher auch im Fall der Frau X natürlich kein Kündigungsgrund darin bestehen, dass sie über die NPD zulässigerweise an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirkt. Ein Staat kann nicht einerseits Parteiendemokratie sein, um andererseits Vertreter zugelassener Parteien einer gezielten Benachteiligung und Ächtung auszusetzen. Ich möchte Ihnen dann die Argumentation in dieser Klage ein wenig näher beleuchten, vielleicht um Ihnen auch in Ihrem persönlichen Leben Anregungen zu geben, wenn Ihnen etwas Ähnliches widerfährt, wie Sie da argumentieren könnten. Der Ausbildungsträger hat zunächst ganz plump daher behauptet, Frau X sei fremdenfeindlich. Das ist ein völlig zuverlässiges, wir wissen es alle, ein Totschlagsargument in der modernen öffentlichen Diskussion, um jemanden für immer oder für ganz lange Zeit mundtot zu machen. Doch ebenso modern ist es leider, jede Definition, liebe Freunde, dieses Begriffes Fremdenfeindlichkeit zu unterlassen. Stattdessen wird der Begriff Fremdenfeindlichkeit als eine Lehre, als eine Worthülse verwendet, deren inhaltliche Ausfüllung dann der Fantasie jedes Einzelnen obliegt. Und diese Fantasie wird ja bekanntlich von Politik und Medien rege angeheizt, wo immer wieder das Bild vom Glatze- und Springerstiefel tragenden Gewalttäter erscheint, der ja nur darauf wartet, den nächstbesten Ausländer zusammenzutreten. So hat denn auch der hiesige Ausbildungsträger auf die medial geschürte Assoziationskette vertraut, dass Mitglieder von DVU und NPD automatisch und klischeehaft immer wieder mit Ausländerhass und mit Gewaltbereitschaft in Verbindung gebracht werden. Nicht einmal andeutungsweise wurde in dieser Klage der Vorwurf der Fremdenfeindlichkeit mit Inhalten unterlegt. Damit hatte der Ausbildungsträger zwar die medial erzeugte Polarisierung von bösen Nationalen und sonstigen Gutmenschen bedient, war aber jenseits dieses Klischees eben nicht zu einem sachlich geführten Beweis dieser Fremdenfeindlichkeit in der Lage. Man hat also allein und ausschließlich auf dieses Phänomen gesetzt, einen medial erzeugten Schein für das Sein zu halten. Der nächste Vorwurf des Ausbildungsträgers galt dann einer vermeintlichen antidemokratischen Positionierung dieser Frau. Und auch hierzu hat sich diese Ausbildungseinrichtung einer ganz verbreiteten Methode der Stigmatisierung bedient, nämlich der Inbezugsetzung mit dem historischen Nationalsozialismus des Dritten Reiches. Wohl wissend natürlich, dass eine solche Parallele ganz sicher dazu führt, einen Menschen ins gesellschaftliche Abseits zu drängen. Was im Mittelalter die Hexereibezichtigung war, das ist dieser Tage der Vorwurf nationalsozialistischer Gedankenpflege. Ein billiges Wellenreiten auf dem Zeitgeist, der in seiner Perfidität bekanntlich nicht nach Fakten fragt, sondern sich rein geschürter Triebe und Emotionen bedient. Wie lässt sich denn ernsthaft eine Anleihe bei nationalsozialistischem Gedankengut unterstellen, nur weil diese Frau X hier Positionen geäußert hat, die möglicherweise wirklich auch in Zeiten des Dritten Reiches vertreten wurden? Auch während der Hitlerzeit gab es christliche Kirchen und sogar die im Gleichschritt mit Hitler marschierenden deutschen Christen, die DC-Organisation, die Sie vielleicht kennen. Aber es wäre ebenso unsachlich natürlich, der christlichen Kirche nationalsozialistische Anleihen zu bescheinigen. Im Übrigen, etliche Bestrebungen des Nationalsozialismus sind doch bereits, wir wissen es, Jahrhunderte früher ebenso vertreten worden. Und sie werden auch heute noch sogar von etablierten Gegenwartspolitikern vertreten. Etwa die Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, überhaupt der ganze Straßen- und Wohnungsbau. Ist das nun alles typisch nationalsozialistisch? Und ebenso unsachlich ist es doch auch, diese Frau in eine Reihe mit Nationalsozialisten zu stellen, nur weil sie sich für Mütterschulen und damit dafür einsetzt, dass die Erziehung von Kindern wieder hauptsächlich im Rahmen der Familie stattfindet und nicht im Stile wirtschaftlichen Outsourcings an externe Kinderabschiebeeinrichtungen übertragen wird. Auch das Äußern einer solchen Meinung kann nicht dazu führen, von nationalsozialistischer Gesinnung zu sprechen. Denn natürlich haben auch Nationalsozialisten Fenster und Türen geschlossen, wenn es gezogen hat. Aber ist dann die Beseitigung von Durchzug nationalsozialistisch, liebe Freunde? Und so entspringt auch die von unserer Frau X geäußerte Idee der Mütterschule lediglich ihrer Sorge um das Wohl derjenigen Kinder, die eben allein im Geist dieser verdummenden Spaß- und Konsumgesellschaft gezeugt werden und nicht das Geschenk einer verantwortungsvollen Liebe und einer soliden Familienplanung geworden sind. Im Weiteren hat dann der Ausbildungsträger seinen Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit der Frau X mit ihrer Äußerung begründet, dass Ausländer in Deutschland überproportional straffällig würden. Doch auch diese Äußerung ist vom Gericht natürlich nicht beanstandet worden, denn sie stimmt. Denn es lassen sich die Erkenntnisse des Statistischen Bundesamtes natürlich nicht einfach hinwegwischen, nach denen Gewalt und Kriminalität in Deutschland eben doch ganz überdurchschnittlich von Ausländerinnen und Ausländern ausgehen. Denn wir haben doch nicht nur eine multikulturelle, sondern vor allem eine multikriminelle Gesellschaft. Und wer eine solche Wahrheit äußert, darf weder als Ausländerfeind noch als Nationalsozialist gebrandmarkt werden. Im Gegensatz zu ihrem Ausbildungsträger hatte im vorliegenden Fall die Frau X keine allgemeinen und nebulösen Anschuldigungen erhoben und auch keinen vorauseilenden Zeitgeist gehorsam bedient, sondern sie hielt es einfach für geboten, Und sie wurde darin letztlich vom Gericht bestätigt, mit konkreten, mit amtlichen Tatsachen zu argumentieren. Denn das Statistische Bundesamt, liebe Freunde, hatte ermittelt, dass der Anteil strafrechtlicher Verurteilungen, die auf Ausländer entfällt, beinahe dreimal so hoch ist wie der eigentliche Ausländeranteil an der deutschen Bevölkerung. Und dann ist es natürlich nichts als die Wahrheit, wenn man darauf hinweist, dass Kriminalität in Deutschland eben doch überdurchschnittlich von Ausländern ausgeht. Wenn sich Frau X im vorliegenden Fall um Gewalt an deutschen Schulen sorgt und für gewaltfreie Schulen für deutsche Kinder eintritt, dann treten hier also weder Nationalsozialismus noch Fremdenfeindlichkeit zutage, sondern allein das Lobenswerte, das Verantwortungsgefühl gegenüber unseren Kindern. Ein Verantwortungsgefühl, das diese Frau doch erst recht für den Beruf einer Sozialassistentin geradezu prädestiniert. Und es gibt weitere Statistiken, die vom Bundesministerium des Inneren erhoben wurden. Danach handelt es sich bei fast jedem Dritten wegen Mordes, Totschlags, Vergewaltigung oder sexueller Nötigung in Deutschland Tatverdächtigen um einen Ausländer. Bei fast jedem Dritten innerhalb dieser schweren Delikte. Vor diesem eindeutigen, wirklich eindeutigen Hintergrund ist es doch dreist, dass ein Ausbildungsträger von seinen Schülern Augenwischerei und Verschweigen dieser Fakten fordert, um nicht die Kündigung seines Vertrages zu riskieren. Wenn denn etwas der christlichen Ethik und dem christlichen Weltbild widerspricht, dann eine solche Erwartungshaltung, nach der von einem Auszubildenden in Deutschland erwartet wird, gezieltes Lügen mitzutragen und die Wahrheit zu verschweigen. Und ist es denn ausländerfeindlich, meine Damen und Herren, seine Kraft dem Wohle nicht irgendeines Volkes, sondern dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen? Ganz so, wie es ja übrigens auch im Grundgesetz, nämlich dort in Artikel 56 steht, der ja auch deutsche Politiker auf das deutsche Volk, man möchte es gar nicht glauben, verpflichtet. Wer ist denn da in Wahrheit der Verfassungsfeind? Derjenige, der das Grundgesetz einhält, indem er sich für Deutsche engagiert, oder derjenige, für den das deutsche Volk doch überhaupt keine Rolle mehr spielt, zumal als gewählter Politiker in dieser Republik? Ist denn nicht in Wahrheit gerade jene Haltung ausländerfeindlich, die möglichst viele Ausländer in Deutschland integrieren möchte? Denn wer integriert, der vernichtet doch kulturelle Eigenständigkeit auch dieser Ausländer und seelische Identitäten. Er verkennt die Selbstständigkeit und die Volkszugehörigkeit dieser fremden Menschen und er missachtet ihre Traditionen und Kulturen. Und damit tritt doch die eigentliche Gesinnung der Integrationsbefürworter zutage, Vielfalt abzulehnen und Gleichschaltung zu wollen. Wer aber, wie hier im vorliegenden Fall die Frau X, der Auffassung ist, dass jeder Mensch und jedes Volk das Recht auf Heimat hat, eine Heimat, in der es der Integration doch überhaupt nicht bedarf, der ist kein Ausländerfeind, sondern der hat begriffen, was Grund- und Menschenrechte wirklich bedeuten. Zeugt von tiefem Verständnis für das Gewachsensein der Völker, für die gesamte Anlage der Schöpfung, jede dekadente Gleichschaltung, jeden Kulturimperialismus und jede Überheblichkeit naturgesetzlich zu bestrafen, wenn Sie etwa an den Untergang der antiken Völker Griechenlands und Roms denken. Aber zurück zur Meinungsfreiheit. Warum sollte denn Frau X einen Grund zur Kündigung ihres Ausbildungsvertrages gegeben haben, indem sie der Kindererziehung eine so große Bedeutung beimisst, dass sie die Idee der Mütterschulen in der öffentlichen Diskussion vertritt? Oder indem sie etwa für ein Lehrfach Erziehung plädiert hat? Sind denn konstruktive Anregungen, liebe Freunde, für eine christlich getragene Bildungseinrichtung etwas Anstößiges? Vermittelt etwa diese Frau parteipolitische Inhalte, wenn sie die Erziehung von Kindern für wichtig hält und sich dem von ihr gewählten Beruf mit der gebotenen Ernsthaftigkeit zuwendet? Und ist es am Ende gar nationalsozialistisch, das Gedeihen der Kinder zu befördern und die Kinder nicht als der Karriere im Wege stehende Nebenerscheinungen, als Kostenfaktoren etwa zu behandeln? Nein, liebe Freunde, was in diesem Rechtsstreit, von dem ich Ihnen hier berichtet habe, gesagt wurde, hat die ganze Oberflächlichkeit unseres modernen Zeitgeistes zutage gefördert, der substanzielles Engagement und Tiefgründigkeit ablehnt, um sich der populistischen Spaß- und Unterhaltungsgesellschaft zuzuwenden. Und es war geradezu infam, als der Ausbildungsträger schließlich noch das Thema Schüren kindlicher Ängste ins Spiel brachte, als er merkte, dass er diesen Prozess verlieren wird. Denn auch unsere Frau X fragte sich natürlich sehr wohl, was denn Kindern oder Kinder wirklich Ängsten aussetzt. Ihr Bemühen, sich für gewaltfreie Schulen einzusetzen, für die Begleitung werdender und seiender Eltern und für die Vermittlung dieses hohen Wertes der Kindererziehung. Oder vielmehr das von diesem kirchlichen Ausbildungsträger verschwiegene oder verharmloste Gewaltpotenzial an Schulen und sogar Kindergärten, die immer mehr zutage tretende Hilflosigkeit der im Geiste undifferenzierter Spaßkultur aufgewachsenen Eltern, ich möchte es fast in Anführungszeichen setzen, und die politisch instrumentalisierten und die Wahrheit verschleiernden Massenmedien. Und wenn ein kirchlicher Ausbildungsträger schließlich davon spricht, dass es dem christlichen Weltbild zuwiderlaufe, sich zu seinem eigenen Volk zu bekennen, dann muss da mal mit Martin Luther gesagt werden, für meine Deutschen bin ich geboren, ihnen will ich auch dienen. Und so endete der Prozess schließlich mit folgendem Urteil, ich darf noch mal zitieren. Es wird festgestellt, dass das Ausbildungsverhältnis zwischen der Klägerin und dem Beklagten durch die Kündigung nicht aufgelöst worden ist, sondern unverändert fortbesteht. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. Und in seiner Begründung dieses sehr befriedigenden Urteils hat das erkennende Gericht in wenigen Worten, aber auch sehr vorsichtig und doch deutlich genug zusammengefasst, dass Meinungsfreiheit auch für Auszubildende besteht, die sich politisch in der NPD engagieren. Das Gericht hat nämlich ausgeführt, ich zitiere nochmal, die Mitgliedschaft der Klägerin in der NPD und ihre politischen Aktivitäten stellen keinen wichtigen Grund dar, der den Ausbildungsträger berechtigt, das Ausbildungsverhältnis zu kündigen. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der NPD um eine politische Partei handelt, die nicht verboten ist. Ebenso wenig ist es verboten, darin Mitglied zu sein. Ferner ist zu berücksichtigen, dass es sich nicht um ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien handelt, sondern um ein 2 Jahre befristetes Ausbildungsverhältnis, das bereits zur Hälfte abgelaufen war. Die Klägerin hat sich unstreitig, so stellt das Gericht fest, während ihrer Ausbildung nichts zu Schulden kommen lassen und ist eine der besten Schülerinnen ihres Jahrgangs. Soweit sich die Klägerin also nicht zu Schulden hat kommen lassen, gäbe es keinen dienstlichen wichtigen Grund, den die Beklagte zur Kündigung heranziehen könne. Ende des Urteils. Aber ein Sieg? Wirklich ein Sieg der Meinungsfreiheit? War es wirklich ein Triumph, bei dem man, auch ich als Anwalt, sich die Hände zufrieden reibt und sagt, jawohl, das hast du gut gemacht? Oder überwiegt nicht eigentlich das Beschämende? Dass es überhaupt notwendig ist, dieses Recht auf freie Meinungsfreiheit, das im Grundgesetz verbrieft ist, auch auf freie politische Betätigung vor Gericht erst erstreiten zu müssen. Die Erkenntnis, was das für ein Staat ist, der da einst ja die Meinungsdiktatur der DDR angeprangert hat und der selbst nun zu einer gleichwertigen oder höherwertigen Meinungsdiktatur mutiert ist. Mit dem Unterschied freilich, dass der gelernte DDR-Bürger, ich bin selbst so einer, wusste, dass er nichts zu meinen hat, dass aber viele heutige Deutsche schon so weit umerzogen sind, dass sie dieses Märchen, und damit schließt sich der Kreis wieder, vom freiesten deutschen Staat aller Zeiten ja immer noch glauben. Die Meinungsfreiheit, liebe Freunde, ist ein Seismograph für die Aufrichtigkeit, die ein Staat seinen Bürgern entgegenbringt, und für die Glaubwürdigkeit, die er selbst verdient. Ein Staat, der einerseits von Meinungsfreiheit heuchelt und andererseits es zulässt, dass Meinende und Äußernde schikaniert, ausgegrenzt und massiv benachteiligt werden, der verdient es nicht, dass die Menschen, die in ihm leben, sich als seine Bürger fühlen, als Bürgende, also als diejenigen, die sich nicht nur mit diesem Staat identifizieren können, sondern die bereit sind, für diesen Staat einzustehen, sich für ihn stark zu machen. Für mich war dieses Verfahren der Frau X, von dem ich Ihnen erzählt habe, damals eines der ersten politischen Verfahren, die ich nach meiner Entlassung, also nach meiner Selbstständigmachung dann übernommen habe. Und es hat mich, der ich eigentlich, Herr Mohler hatte das bereits eingangs ausgeführt, der ich eigentlich Musik studieren und Konzertpianist werden wollte, darin bestärkt, gerade als Rechtsanwalt meine Aufgabe gefunden zu haben. Keinen Job, sondern einen Beruf im Sinne einer Professio, einer Berufung. Denn nicht der Staat, liebe Freunde, verdient unseren Einsatz und unser Mühen, sondern das höchste Gut, das es im Zusammenleben des Menschen überhaupt gibt, die Meinungsfreiheit. Dankeschön.